50 languages. 11. 11. Monate. Monate. Der Januar. Der Januar. Der Februar. Der Februar. Der März. Der März. Der April. Der April. Der Mai. Der Mai. Der Juni. Der Juni. Das sind 6 Monate. Das sind 6 Monate. Januar, Februar, März. Januar, Februar, März. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Der Juli. Der Juli. Der August. Der August. Der September. Der September. Der Oktober. Der Oktober. Der November. Der November. Der Dezember. Der Dezember. Das sind auch 6 Monate. Das sind auch 6 Monate. Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember.